Erster, dies ist ein Lied und ein Psalm. Die Korachiter haben es geschrieben. Zweiter, Jahwe ist groß. Wir sollen ihn in der Stadt unseres Gottes preisen. Er ist auf seinem heiligen Berg. Dritter, der Berg Zion ist schön. Er ist die Freude der ganzen Erde. Im Norden ist die Stadt des großen Königs. Vierter, Gott hat sich in den Palästen gezeigt. Er ist ein Schutz für die Stadt. Fünfter, die Könige kamen zusammen. Sie zogen zur Stadt. Sechster, als sie die Stadt sahen, waren sie erstaunt. Sie bekamen Angst und flohen schnell. Siebter, sie zitterten dort. Es war wie das Zittern einer Frau, die ein Kind bekommt. Achter, du zerstörst die Schiffe von Tarsis mit dem Ostwind. Neunter, wir haben es gehört und wir haben es gesehen. In der Stadt von Jahwe, unserem Gott. Gott wird sie für immer schützen. Zehntes, o Gott, wir denken an deine Güte. Wir tun das in deinem Tempel. Elftes, o Gott, dein Name ist groß. Dein Lob geht bis ans Ende der Erde. Du handelst immer gerecht. Zwölfter, der Berg Zion freut sich. Die Menschen in Juda freuen sich auch. Sie freuen sich über deine guten Entscheidungen. Dreizehnter, geht um den Berg Zion herum. Geht um die Stadt. Zählt ihre Türme. Vierzehnter, seht euch die Mauern an. Geht durch ihre Paläste. Dann könnt ihr es den nächsten Menschen erzählen. Fünfzehnter, sagt ihnen, das ist Gott, unser Gott. Er wird uns für immer führen.